Space. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Herrn Zeitweise. Guten Abend. Und Martin. Ja, hallo. Ich bin immer so ein bisschen verwirrt, weil wir Marcel immer eher anders nennen. Wir nennen ihn mal Zeitweise, wir nennen ihn mal Herrn Zeitweise, dann nennen wir ihn wieder Marcel. Wie wirst du eigentlich gerne genannt? Das sind die multiplen Identitäten. Ich werde natürlich ganz gerne Marcel-André Casasola-Merkle genannt. Okay, das ist natürlich Nein, zu ich lang. Ich bin einfach gewöhnt durch meinen langen Namen, dass mich eh jeder anders anspricht. Mhm. Also ist mir das ganz egal. Hauptsache die Zuschauer, Zuhörer werden verwirrt. Gut, das dann ist mache ja ich so das ja richtig an Ziel der Sendung eigentlich auch. Ja. Nein, die sollen die Identitäten auch irgendwann mal zusammenbringen. Ja. Also so ein kleines Puzzlespiel, so wie Darth Vader ist auch der Vater jetzt, von Du rufst jetzt also Skywalker. Das Internet dazu auf, Daten zusammenzuführen. Ja. Das ist ja schwierig. Und ja, du gehst schwierig. Morgen auf diese Freiheit statt Angst. Kannst du das mit dir vereinbaren? Ich kann das sehr gut mit mir vereinbaren. Denn ich bin ja datensouverän. Das heißt, ich entscheide, wann ich was zusammenbringe. Beziehungsweise wann ich was rausgebe. Wann ich was zusammenbringe natürlich nicht, weil wenn ich was rausgebe, können das auch andere zusammenbringen. So was nennt man Telefonbuchverlag. Souveränität schon wieder aufgibst. Nein, die Souveränität ist, was ich rausgebe. Die Souveränität findet in meiner Hirnrinde statt. Mhm. Also was ich in meinem Sprach übersetze. Also irgendwann wird es natürlich so weit kommen, dass wir hier mehr aus dem Hirn rauslesen können, als ich sage. Ja. Aber bin ich das dann überhaupt noch? Denn bloß weil irgendwelche Synapsen so verschaltet sind, ist mein Bewusstsein ja doch nochmal was anderes. In diesem Sinne können wir dann auch darauf hinweisen, dass wir letztes Mal so einiges wieder falsch gemacht haben. Und diesmal hat sogar Marcel was, wofür er sich entschuldigen will. Genau, und zwar nicht faktisch, sondern emotional. Wie so oft eigentlich. Also ich habe ja sehr gerantet über Microsoft, dazu stehe ich. Aber ich habe auch gerantet über die Copy-Paste-Funktion, dass die ja kein Mensch braucht. Ich muss da nochmal kurz nachhaken, weil ich verstehe immer Copy-Paste. Und denk mir dann, Path. Ja, ich weiß was, schon, ich weiß was? Schon, was du sagst. Ich will das nochmal hervorheben an der Stelle. Es wird nicht gerade Copy-Past gesagt, weil wir wissen, es wird nicht aus der Vergangenheit kopiert, sondern in die Zwischenablage. Es geht um Copy-Path. Also Pfad kopieren. Ja. Genau, Pfad kopieren. Pfad kopieren, genau. Copy-Path. Zum genau. Rio-Sketch. Dann habe ich mich gefragt, das braucht doch kein Mensch, habe ich in meinem Leben noch nicht gebraucht, bis letzte Woche, als ich es dann plötzlich gebraucht habe. Es war ganz blöd. Ich wollte Daten in mein WordPress reinfüttern und die waren auf meiner Platte fast genauso vom Pfad wie auf dem Server. Und dann habe ich mich tierisch geärgert, dass es CopyPath nicht auf dem Mac gibt, was natürlich völliger Quatsch ist, denn Martin hat mich gleich aufgeklärt. Ja, man kann natürlich schon auf den Pfad von so einem Dokument, das man gerade offen hat, zugreifen. Und zwar am einfachsten eigentlich darüber, dass man das Icon aus der Window-Titelleiste rauszieht und irgendwo hinzieht, wo Text stattfindet und das dann fallen lässt und dann wird da der Pfad eingefügt. Genau, also einfach die Datei ins Textfeld reinziehen und dann geht es ganz gut. Hat mir sehr geholfen, viel Arbeit gespart. CopyPath ist super, braucht man aber, wie man an Apple sieht, überhaupt nicht oben als Knöpfchen, sondern geht auch anders. Man weiß es halt nicht, das ist das Problem. Und das ist genau das Ding, warum Microsoft das auch gemacht hat, das alles oben rein zu klatschen, damit die Leute das vor die Nase haben. Vielleicht ist es gar nicht dumm, das mal für eine Betriebssystemversion zu machen. Danach schafft man es wieder ab, weil dann kennen die Leute die Funktion. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt genau. Also ob leiden das die Design-Maxime an der Stelle ist. Und es gab ja wie jede Woche einen Artikel von Sascha Lobo. Diese Woche hat er sich darüber aufgeregt. Du hast das L-Wort gesagt. Von Sascha Obo. Blockwurst heißt das doch. Oh. Ja. Genau, also von von dem, der nicht genannt werden darf. Und der hat lustigerweise genau darüber gesprochen, worüber ich mich jetzt hier in den Errater eben entschuldigen will. So dieses, das braucht doch kein Mensch, hat er kritisiert. Liegt ja auf der Hand, dass das ein blöder Satz ist. Ich merke, die Sachen, die ich hier im Podcast kritisiert habe, jetzt auch an Laien, sind die Sachen, die, wo mir plötzlich einfällt, die sind total toll. Zum Beispiel eben auch, wollte ich nochmal ansprechen, die Safari-Gesten, dass ich Back und Forward machen kann. Mhm. Die Sache ist einfach die, ich habe es nie so gemacht, weil es mir immer zu anstrengend war, so zu surfen mit den Buttons. Mhm. Jetzt, wo ich aber die Gesten habe, benutze ich das viel öfter. Also ich habe eine Überseite, wo ich Links habe, die ich anklicken möchte. Jetzt mache ich halt kein neues Tab auf, sondern klicke den Link an, schaue mir die Seite an und dann wische ich zurück und klicke den nächsten Link an. Mhm. Also ja, es geht mir auch so. Diese Gestensache ist echt ein schönes Ding, weil du plötzlich Dinge tust, die dir vorher einfach zu lästig waren. Ja, also was mir an der Stelle auch noch auch noch eingefallen ist, ist diese Pfadgeschichte, so kennen auch ja viele nicht. Was neu ist jetzt auch in Lion, ist, dass du, wenn du in ein Terminalfenster hast und so einen Ordner in das Tab ziehst, also wenn du wirklich mit Tab Terminal arbeitest, dann macht er automatisch so CD dahin, ja, weil das ist auch immer so, wenn man im Terminal arbeitet, so ein bisschen anstrengend, ja. Wie komme ich jetzt in das Verzeichnis, das ich gerade im Finder sehe? Ich habe da immer so ein Skript gehabt, aber an der Stelle kann man auch Dateien draggen. Und die andere Geschichte, die ich noch erwähnen wollte, so als Tipp für diejenigen, die jetzt noch nicht so lange auf macOS 10 sind oder das vielleicht einfach nur nicht wissen, in jedem Öffnen-Dialog oder Speichern-Dialog kann man auch eine andere Datei reinziehen und dann bewegt man sich in das Verzeichnis dieser anderen Datei und wenn es ein Speicherdialog ist, geht sogar oben der Name rein von der Datei und dann kann man da rumbewegen. Das heißt, man muss nicht in jedem Öffnen-Dialog wieder dahin navigieren, wo man eigentlich hin will, sondern man kann einfach ein, zwei Finder-Fenster offen haben und von dort aus dann immer die als Quelle ziehen, wenn man die in unterschiedlichen Programmen braucht oder sowas. Also dieses ganze in einem Öffnen-Dialog oder in einem Speichern-Dialog irgendwo hin navigieren, bis ich dann endlich bei der Datei bin, die ich haben will. Das hat mich schon immer super genervt und ja, das ist so ein Feature, das wissen nicht viele. Ja, siehst du, das wusste ich auch nicht. Ich habe macOS X 10, Entschuldigung, macOS 10 habe ich auch erst seit Cheetah. Ja, aber dafür sagt ihr immer Crossing, was auch total falsch ist. Das heißt Xing. Ich lache da meistens nur, wenn es darum geht. Nee, du weißt schon, warum wir Crossing sagen. Ach so, weil ihr es lustig findet, dass man... Nein, weil wir es lustig finden, dass es gescheitert ist, dass es Rebranding Crossing heißen sollte, weil wir haben damals auf einem... Aber auf es einem ist genauso gescheitert, dass macOS 10 heißt. Auf einem Barcamp, ja, und da hat der Gründer gesagt, so, dass es jetzt umbranden in Crossing, und wir haben gesagt, was ist das Crossing? Und dann, Xing. Mhm. Und seitdem sagen wir Crossing und niemand anders, und es ist immer schön, dass es gescheitert ist. Ja, weil das war so, der hat so voll diese Marketing-Speech abgelassen, dass es eben so... dass mit Crossing so viel verbunden ist vom Begriff her und dass es so toll ist und das hat nicht geklappt. Also ich habe eine ganz andere Story gehört, dass es eben nicht Crossing heißt, sondern Xing, weil es irgendwas Asiatisches ist. Ah ja? Ich wollte mich jetzt nicht auf dem Land festlegen. Na gut, auch völlig egal, das wollte ich bloß mal gesagt haben, weil mir das gut gefällt. Diese Funktionen. Und es sei noch gesagt, wir haben so eine E-Mail bekommen von jemandem, der in einem eher Corporate-Umfeld ist. Und wenn man unter Windows auf Netzwerk-Shares da Pfade kopiert, dann dafür ist es gut. Also wenn praktisch mehr Leute auf dieselben Netzwerk-Shares am Start haben und da auf Dateien verweisen wollen, die können das dann über Copy-Pass machen. Ja, was irgendwie, weiß ich nicht, ist halt nicht unsere Umgebung. Wir brauchen sowas nicht. Trotzdem hat es meines Erachtens auch nichts als Kernfeature-Beschreibung in einem Produktblock zu tun. Ich meine, das war ja im Prinzip auch gar nicht das Thema. Das Thema war ja, um jetzt mal die ganze Diskussion einfach zu invalidieren, indem ich sie auf meine Wahrnehmung runterbreche. Es ging ja gar nicht so sehr darum, dass es dieses Feature gibt. Es ging darum, dass man sagt, dieses Feature wird nicht benutzt und keiner kennt es, deswegen machen wir es jetzt ganz groß in die Toolbar rein. Nein, aber es ist optimal gelaufen. Wenn Microsoft nicht dieses Feature eingebaut hätte in Windows 8, dann hätte ich nie erfahren, dass es auf dem Mac so ein Feature geben könnte. Ja. Das ist nämlich immer gut in den Windows-Diskussionen und das fand ich auch so dieses, gibt es denn sowas wie? Mhm. Und dann immer, weiß ich nicht, ich glaube nicht, mal gucken, da fragt mir jemand anders und dann, geht schon. Also viel von dem Zeug ist einfach so, geht schon und muss man mit der Zeit entdecken. Und das Schöne ist ja auf dem Mac an der Stelle, dass man meistens einfach immer mehr entdecken kann. Ja, die Features sind drin, bleiben konsistent drin, genauso. Also so gerade dieses Pfad-Drag-Feature ist einfach seit der Urversion von macOS 10 einfach drin. Ja, das muss man halt irgendwann mal entdecken. Aber wenn man es mal entdeckt hat, dann ist es ja praktisch ein Wissenspunkt mehr, den man nicht wieder neu lernen muss bei einer neuen Betriebssystemversion, sondern durch die Konsistenz hat man da echt immer einfach so Wissensgewinn. Und also wirklich, Leute fragt andere, die viel mit Mac oder schon länger damit gearbeitet haben, wenn ihr irgendwas habt, was ihr denkt, das ist zu umständlich. Meistens gibt es da irgendwo irgendwas. Ja, und ja, das hilft. Und noch eine Sache, seit es Launchpad gibt, habe ich endlich die Funktion für mich entdeckt. Programme mit Spotlight zu öffnen. Seit Launchpad, weil Launchpad so schlecht ist, oder was? Nein, nein, es war anders. Muss man nicht Launchpad sagen? Launchpad ist eher so chillen. Ja, wir sind hier, wir haben hier drei Launchpads. Genau. Nein, es lag eher daran, dass mir, dass ich ja meinen Computer neu habe und die Sachen erstmal nicht unten in der Leiste drin waren, also im Dock. Ja. Und ich zu faul war, sie reinzuziehen und jetzt entdeckt habe, wie schön es ist, die Programme einfach mit Spotlight zu öffnen, also Apfel-Leertaste, bist in Spotlight drin, tippst drei Buchstaben. Ich glaube, du hast auch entdeckt, wie schnell deine SSD ist, weil ohne SSD ist auch das ein bisschen langsamer. Ja, also das geht gar nicht. Das ist so ein Geschwindigkeitsding auch. So ab dem Zeitpunkt, wo Spotlight schnell genug ist, macht man das. Und das hat mit der neuen Maschine und deiner SSD zu tun in deinem Air jetzt. Sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Ja, jetzt sind wir aber ganz schön abgedriftet. Ja, wie das halt so ist. Tja. Ja. Aber an sich waren wir bei der Fehlerbehandlung sozusagen. Ja, der so Fehlerbehandlung. Try und Catch und so. Und naja, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle Fehler behandelt und können jetzt zu neuen Themen zu neuen Fehlern quasi übergehen. Neue Fehler? Fehler. Okay, nee, wir haben uns eigentlich gefragt, so was passiert jetzt, wenn Google diese Motorola-Bude kauft und diese Patente sich besorgt, wird dann jetzt eher Google das Google-Phone machen und HTC platt oder werden die gemeinsam irgendwas machen? Und jetzt ist so ein Zwischending passiert. Also naja, erstmal hieß es hier als Rechtfertigung eigentlich dafür, dass sie es gekauft haben, damit Motorola nicht HTC platt macht. Ja, das auch noch, naja. Stimmt. Und was jetzt passiert ist, Google hat ein paar von diesen Patenten wohl an HTC verkauft, damit die sich gegen Apple wehren können. Lizenziert, nicht verkauft. Nein. Nur lizenziert. Ach, für eine Klage lizenziert, das ist ja großartig. Wie klappt denn sowas? Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es auch verkauft. Aber also da ist man jetzt sozusagen, wie hieß es so schön, Intellectual Ventures ist jetzt quasi Google an der Stelle. Und ist so, gibt die Waffen aus der Hand, damit andere damit kämpfen und kommt sich dabei dann edel vor. Wahrscheinlich, ja. Ja, also zumindest nicht so schmutzig wie die tatsächlich kämpfen. Und dann ist es ein ganz normaler Marktkampf geworden an der Stelle. Und mal gucken, wie lange das noch hält, dass Google sich da so positioniert als Retter des Androiden, des zollenfreien Androiden. Was ich so am Presse gelesen habe, ist es schon so ein bisschen, also kriegen sie schon so ein bisschen negative Kritik. Negativkritik. Ja, klar, es gibt auch konstruktive Kritik. Ja, also kriegen sie ein bisschen negative Presse für die Geschichte jetzt. Ja, also der X von Virus.net hat das ganz nett in seinen Bookmarks beschrieben. Mein Gott, den lese ich auch schon ewig nicht mehr. Ich folge seinen Delicious Bookmarks irgendwie noch. Oh, die Delicious Bookmarks, die gibt es noch? Ja, ja. Und Delicious gibt es auch noch. Ja. Also bei Yahoo ist ja momentan einiges im Argen, aber Delicious geht noch. Auf jeden Fall meinte er, IBM und Apple und Windows und Microsoft, die ganzen Arschlochfirmen verklagen sich gegenseitig. Nur Google nicht. Die spielen zwar auch dieses Arschloch-Firmenspiel, aber wollen nicht so wahrgenommen werden und das ist ja irgendwie auch feige. Ja, ich kriege es gerade nicht mehr so stringent und gut formuliert, wie ich es eigentlich wahrgenommen und gelesen habe, aber ist schon was dran, dass Google da ein bisschen nicht den Schneid hat, irgendwie das Arschloch-Spiel zu spielen, aber trotzdem mitspielen will. Ja, aber apropos Arschloch-Spiel, Apple hat ja wunderbar das Arschloch-Spiel mit den Tablets gespielt so würde ich das auch wirklich bezeichnen und hat leider in Deutschland wirklich wohl jetzt die Überhand gewonnen und hat wirklich wegen zu ähnlicher Optik wirklich ihr Markenschutzrecht da durchgesetzt bekommen und Samsung darf dieses Tablet in Deutschland jetzt wirklich nicht verkaufen. Ja, also es geht da um Geschmacksmusterschutz. Oh, und das finde ich eine Katastrophe bei einem Tablet, weil das ist so ein Screen und ein bisschen was dran. Da, fuck you. Also ich fände die Begründung halt auch schön, so von wegen, also es gibt ja da vom Gericht jetzt eben die Entscheidung dazu und da steht halt drin, ja, also man könnte so ein Tablet schon auch anders bauen als das minimalistische Design von Apple. Das heißt, also wenn du jetzt ein Tablet bauen willst, dann musst du irgendwie einen Spoiler dran machen und eine Tastatur oder so. Die Rechtslage ist halt leider so und deswegen ist das momentan so. Also ich, gerade was Markenrecht und Geschmacksmusterrecht geht, da hätte ich einige Verbesserungsvorschläge. Ich finde das Ganze aber auch nicht gut. Das bremst im Zweifel eher die Innovation, als es sie zu fördern. Und das ist ja so ein Ding, das sich durch die ganze Diskussion schon zieht. Definitiv. Aber ich meine, wenn man das auch sich in anderen Bereichen nochmal vorstellen würde, so beim Mobiltelefon wäre das schon echt tragisch gewesen, wenn da sowas Ähnliches passiert wäre damals. So Tastatur und ein LCD-Display, das ist jetzt aber schon das Gleiche, das dürfte ja nicht und so. Also ja. Das ist... Das ist alles eine graduelle Geschichte. Ja? Also wenn jetzt Siemens Nokia-Telefone Anführungszeichen rausgebracht hätte damals, dann hätte es wahrscheinlich ähnliche Geschichten gegeben. Die Frage ist halt, wo ziehst du die Grenze? Und da ist die Grenze definitiv zu eng gezogen an der Stelle, weil so ähnlich sieht jetzt dieses 10.1 dem iPad nun auch wieder nicht. Vor allem ist es hässlich und man sieht, dass es hässlich ist und solange man diesen Unterschied merkt, kann da kein Geschmacksmuster verletzt sein. Und ja gut, und deswegen zurück noch zur Arschloch-Strategie, weil Apple müsste das nicht machen. Ja, die sind weit im Markt vorne, die müssen hier nicht ihre Marke iPad schützen. Naja, also das ist halt immer so die... Nee, da müssen nicht ihre Marke iPad schützen. Das müssen sie wirklich nicht. Also wenn die Dinge iPads heißen, können die das machen, aber nicht wegen sie so ähnlich aus. Also es wird hier nicht als iPad verkauft und es ist einfach ein Konkurrenzprodukt an der Stelle. Du verstehst mich gerade falsch. Muss mich kurz ausreden lassen. Es geht mir gar nicht darum, dass es an sich blöd ist und dass Apple das nicht machen sollte. Es geht darum, was muss Apple machen und was muss Apple nicht machen. Ja? Und wenn die Rechtsabteilung von Apple hat entscheidet, wir machen das und das Board dazu sagt, ja gut, dann muss das Apple halt auch machen. Ja? Also dieser blinde Glaube, das sind doch eigentlich die Guten und so. Ich weiß, dass du das gerade nicht so gemeint hast, aber das nehme ich auch online immer wieder wahr. Das geht mir auch auf den Sack, weil ich finde nicht Apple gut, ich finde die Produkte gut, die sie machen und die vor allem auch die Programmierschnittstellen, die sie machen. Ja, und jetzt zu glauben, dass das Apple und deswegen sind die nett und verteidigen ihre Geschmacksmuster nicht, die sie irgendwie anmelden. Dieses Geschmacksmusterrecht, das ist aber auch sehr heikel und auch das Markenrecht an sich, weil sobald du da nicht verteidigst, weil du sagst selber, das muss ich jetzt nicht unbedingt tun, kommst du da auch in Probleme, weil du Rechte verlieren kannst. Und gerade so ein Konzern wie Apple, der sich's leisten kann, das dann zu verteidigen, der macht es halt dann erstmal präventiv. Die Rechtslage ist schwierig. Ja, also, ich finde es trotzdem, nicht gut, dass sie es machen. Ich finde es auch nicht gut. Und ich finde es vor allem nicht, schlimm, ja. dass die Menschheit anscheinend nur Recht auf ein hübsches Produkt hat von einem Hersteller. Tja. Ja. Ja, aber um zusammenzufassen, dann noch irgendwie zu sagen, um was es eigentlich gerade ging, so wie weit das jetzt quasi Konsequenzen hat, das ist so die Entscheidung, die da das Landgericht Düsseldorf, was irgendwie auch total absurd ist, dass das Landgericht Düsseldorf das macht, verkündet hat, gilt EU-weit für Samsung Deutschland. Das heißt, Samsung Deutschland darf EU-weit keinen Galaxy Tab verkaufen. Umgekehrt darf Samsung Korea überall außer Deutschland in die EU weiterhin ihr Gerät exportieren. Okay, und deshalb betrifft es nur Deutschland wirklich an der Stelle. Ja. Ja. Aber ja. Ja. Ich finde es schade, weil ich fand, wie gesagt, das Galaxy Tab das Galaxy Tab ein ganz ordentliches Tablet. So. Also das ist so. Also ist okay, es ist halt ein Android, aber so für ist zumindest mal irgendeine Art von Konkurrenz. Da ist mir noch eine Sache, die wir nicht aufgeschrieben haben, über die ich auch gerne sprechen würde, kommt mir noch einmal, es kommt ja irgendwann demnächst auch ein weiteres Android-Tablet, das gar nicht so aussieht wie eins, nämlich das Produkt, vor dem dich wahrscheinlich TechCrunch gewarnt hat. Was man da schon wieder aussieht mittlerweile. Man kann einen Artikel von TechCrunch lesen, wo jemand geschrieben hat, der schon in Händen hatte, aber der Deal war keine Fotos. Ja. Und das ist so ein längerer Artikel darüber, dass es im Endeffekt eben eine Amazon-Viewer ist. Im Großen und Ganzen also ein Kindle plus halt noch dem Amazon App Store. Und dass man von Android so gut wie gar nichts sieht an dem Ding. Hm. Und dass es so im zum Weihnachtsgeschäft irgendwie, glaube ich, wohl an den Start kommen soll. Und vor allem auch, dass es halt ein ganz normales Tablet ist an der Stelle wirklich, also kein besonderes E-Ink, sonst irgendwas. Nix, ja. Also für dich ist es eigentlich, wenn sich so bewahren sollte, wohl ganz gut, weil dann ist nämlich der Kindle, den du hast, so auch der da weiterverkauft wird und den du auch haben willst, weil du ja. Wirklich nur ein E-Paper-Gerät haben wolltest, ja, definitiv. Oder? Das ist auch so die Geschichte, die mich an diesem Tablet-Kindle irgendwie total abturnt, ist, dass man jetzt da die Marke Kindle, die halt für Ich habe so dieses Device, das ist zum Buchlesen da und das ist auch darauf hardware-technisch optimiert, nämlich es hat so E-Ink und das spiegelt nicht und was auch immer, dass man die Marke nimmt und da jetzt eben noch so ein Tablet dran schraubt, weil man jetzt eben auch noch ein Tablet verkaufen will. Das finde ich so ein bisschen, also finde ich unschön, einfach so rein. Wenn ich Kindle sage in Zukunft, dann muss ich immer sagen, aber der nicht so viel Strom braucht, ja, ja. Und so. Und ja, weiß nicht. Also für mich ist das Kindle-Tablet nicht so wirklich interessant, weil wenn ich mir ein Android-Tablet kaufen wollte, dann würde ich mir ein Android-Tablet kaufen und ob da Amazon draufsteht oder nicht, ist mir dann auch wurscht. Ich gehe davon aus, dass es halt so ein bisschen zumindest Android hilft, eine größere Verbreitung im Tablet-Markt zu haben. Ja, wahrscheinlich indirekt. Ich weiß aber dann auch nicht, wie man das zählen kann, weil die ja angeblich einfach komplett geforkt sind auch irgendwann mal und halt das einfach so wie andere einfach Linux und Qt als Unterbau benutzen, den man nicht sieht, so behandeln die Android an der Stelle eigentlich. Ja. Wird man in Zukunft in der Statistik wahrscheinlich hören, so und so viele Millionen Android-based Devices oder so, auch vorsichtige Umschreibung halt, ja, und dann kann man das zumindest in der Statistik dazu zählen und das ist ja auch schon viel wert. Ja. Ist so ein Gerät für dich interessant? Nein. Nein. Aber in beiden Varianten nicht, insofern. Ja. Mache ich mir da jetzt keine Gedanken. Ja, für Amazon ist es aber, glaube ich, schon ganz okay, auch da ein bisschen weiterzumachen und nicht nur dieses eine Device zu machen, damit es gut geht. Ich hätte halt gern ein nachleuchtendes Kindle nach wie vor. Ja. Aber, tja. Wolltest du denn nicht irgendwelche Sprühfarben besorgen? Ja, oder so? Ja, also ich habe mir jetzt auch diese Hülle gekauft. Die ist zumindest mal so Quickfix. Ja, weil macht das Ding natürlich schon wesentlich größer. Ich habe es gerade ausgepackt hier. Also das ist halt so doppelt so dick nahezu. Aber das Tolle ist, du hast hier an der Ecke dieser Lederhülle für den Kindle 3 hast du so ein Ding, das kannst du rausziehen und dann hast du hier LEDs drin und die leuchten. Das ist voll toll. So eine Leselampe. So eine Leselampe, ja. Also zumindest kannst du im Dunkeln lesen dann auch. Das ist schon viel wert. Ja, also. Ja, sowas könnten sie eigentlich auch einbauen, oder? Weil die LED würde nicht so viel Strom brauchen. Und also. Ja, eigentlich schon, aber... Tja. Ja. Aber so wie zum Kindle. So wie zum Kindle. Aber das bei den Büchern ist ja auch gar nicht schlecht gerade. Weil eher... unangenehme Geschichte. Der Gründer von Projekt Gutenberg ist verstorben. Mhm. Ja, Michael Hart. Ja. Ich wusste ehrlich gesagt, bis er jetzt gestorben ist, gar nicht, wer das initiiert hat. Insofern, ja, ich finde es schade, aber ich habe jetzt irgendwie da auch keinen emotionalen Bezug zu gerade. Aber zum Projekt Gutenberg doch wohl, oder? Also ich kann mich noch erinnern, wie ich damals so zu Schulzeiten einfach mal Romeo und Julia im Original mir runterladen konnte und lesen, anstatt die deutsche Version in der Schule und so. Das fand ich schön. Also so dieser Moment, wo es klar war, okay, dass ich Texte von urheberrechtsfreien Werken einfach so mir runterladen kann und irgendwas damit machen, die benutzen kann, die mir vorlesen lassen und der ganze Kram. Das war für mich schon ein Erlebnis. Ja, also ich weiß nicht, mit Projekt Gutenberg verbinde ich auch immer diese Begeisterung, dass es das gibt und dann aber auch umgekehrt so, dass man es dann eigentlich gar nicht nutzt. Also ich habe mir dann, weil du gerade Romeo und Julia sagst, das habe ich mir irgendwie jetzt auch als Reklamheftchen gekauft. Ja? Also okay. Ja, keine Ahnung warum. Nee, also ich habe da mal einen Spaß gemacht, so Zitate dann draus zu lernen und dann. Okay. Aber es gibt durchaus Dinge, die man nicht nutzt und die trotzdem gut sind. Ja, natürlich. Das stellt ja keiner in Frage, dass es gut ist. Also der Vorteil hier in München zu wohnen ist ja, dass man die Berge um die Ecke hat, um nicht hinfahren zu müssen. Ja, das ist definitiv. Und die Wiesen. Ja. Ja, das wird auch noch spannend. Ich finde es großartig und ich habe auch ein paar Bücher gelesen. Mein Kafka-Zeug ist, glaube ich, auch drin schon. Ja, und also es ist echt auch einfach eine schöne Quelle für Kulturgut und so gespeichert, dass es auch möglichst lange halten wird und auch weitergeht. Und großartiges Projekt und vielen Dank. Wir verweisen an der Stelle für die 2 Promille von euch, die Projekt Gutenberg noch nicht kennen, auf Projekt Gutenberg. Ja, das Projekt. Das ist auch in iBooks drin. Genau, und für Kindle gibt es das auch. Das Projekt Musik verschiebt sich ja jetzt nochmal um 20 Jahre, weil die Urheberrechtsfristen verlängert wurden. Ach ja. Fast verlängert wurden. Also du hast letztens diesen Tweet abgesetzt von wegen der Juppie Hestas kann sich Musik aus seiner Kindheit anhören. Und kostenlos runterladen, genau. Ja. Das können wir nicht und wahrscheinlich die nächsten 70 Jahre nicht. Ja, also sie haben mal wieder Fristen verlängert. Verstehen. Von 50 auf 70 Jahre. Irgendwie war auch noch mal im Raum, die auf 90 Jahre zu verlängern. Das ist ja jetzt kein neuer Trend oder so. Sondern also Pax Mickey Maus halt wieder. Genau. Ja, mal sehen, wo das irgendwann hinführt. Pax, ich meinte Lex Mickey Maus. Ja, Pax, ich habe auch Pax. Ja, okay. Der Frieden. Friede sei mit Frieden. Ja, der Pax Mickey Maus kommt vielleicht dann irgendwann. Ja, genau. Wenn alle tot sind, die diese ganzen Sachen erschaffen haben und die Urheberrechte immer noch da sind, dann wird man wahrscheinlich aufwachen und sehen, dass das wirklich seltsam ist. Wenn alle tot sind, ist alles besser. Oder auch nicht. Zum Thema what the fuck, aber irgendwie auch ganz nett, habe ich rausgesucht heute, Nike baut jetzt Schuhe. Und zwar, das wäre an sich jetzt... Sehr gut. Das wäre an sich jetzt noch nicht so jetzt wahnsinnig. Jetzt nicht mehr mit Kinderarbeit, meinst du? Oder? Ja, und da steht schon. Jetzt BTTF. Und ich dachte BTTF. Irgendwie, das ist irgendwas mit Paris Hilton, so my best girl... Boah, ja, was sagt jetzt mehr über dich aus, als du wahrscheinlich aussagen wolltest. BTTF ist Back to the Future. Ja. Und es gibt jetzt eben seit heute diesen Trailer und diese Veröffentlichung, dass Nike jetzt tatsächlich diese Schuhe baut aus Zurück in die Zukunft. Der eine oder andere sich an Zurück in die Zukunft 2 war das, glaube ich, erinnern, wo Marty McFly so total hässliche Schuhe sich anzieht, die aber... Damals war das noch schick. Ja, die einerseits leuchten, also so LEDs haben und irgendwie mit leuchtendem Nike-Logo und was noch alles und andererseits halt das Killer-Feature quasi haben, für das sich dann diese Schuhe auch lohnen würden, nämlich die Power-Laces. Und die Power-Laces bedeuten, die Schuhe binden sich selbst und passen sich an den Fuß an. Also das Disk-System nur jetzt mit Automatisierung. Genau, das macht dann so und dann ist der Schuh quasi zugebunden. Und so wirklich als normales Serienprodukt. Aufgepasst, weil Nike baut diese Schuhe jetzt auch und sie leuchten auch, aber Powerlaces haben sie halt nicht. Wie jetzt? Du hast mir doch gerade gesagt, dass sie Powerlaces haben. Ich habe gerade den Film beschrieben, um nochmal einzuführen, was diese Schuhe dann eigentlich im Film ausmachen. Und in echt gibt es diese Powerlaces nicht. Womit soll ich dann Hoverboard fahren? Eben, womit sollst du dann Hoverboard fahren? In dem lustigen Trailer oder in der Werbung dazu, in der auch dann der Doc kurz reingelaufen kommt und dann wieder wegfährt, ist es, sagen sie auch so, es ist jetzt 2011 und Powerlaces gibt es erst ab 2015, worauf eben dann Doc wieder in seinen Wagen hüpft und wieder wegfährt und sie nicht kauft. Aber ja. Ja, und das ist natürlich eine limitierte Aktion. Genau. Also 1500 Stück sehe ich hier gerade. Mhm. Und das Ganze wird als Aktion auf eBay laufen, der Verkauf. Läuft schon, ja. Oder läuft schon. Und geht die ganzen Gewinne gehen an die Michael J. Fox Foundation für Parkinson. Genau. Ja. Richtig. Das erste Paar ging, glaube ich, für $16,000 weg. Ja. Ja, also nichts für... Aber nicht schlecht. Ja gut, mein Parkinson Research ist auch nicht... Normale Menschen. Lohnt sich auch. Ja, also das ist was für Sneaker-Sammler. Da kann man sich abschminken, dass man da so ein... Also selbst wenn man sie wollte, sie sind ja total hässlich und leuchten nur ein bisschen. Aber kann man sich auch abschminken, dass man sich sowas kauft, glaube ich. Ja. Aber... Also Martin McFly hätte sie sich nicht kaufen können. Nee. Definitiv nicht. Also... Je nachdem, welcher jetzt mit welchem Almanach und so. Stimmt. Almanach. Jo. Wo waren wir? Hier waren wir. Du hattest so ein bisschen Spaß mit Heise diese Woche. Ja, ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Und zwar hat Heise Mac and I über eine Sicherheitslücke in Vorschau geschrieben und mich hat das ein bisschen genervt, weil das ist wieder es gibt immer so einen schmalen Grat zwischen Sicherheitslücke und technischer Situation, mit der man irgendwie umgehen kann oder nicht. Und das ist halt da ziemlich dazwischen gewesen und mich hat da im Artikel aufgeregt, dass es kaum erklärt wurde. Also worum geht's? Man kann ja mit der Vorschau oder Preview, wie es im Englischen heißt, auf dem Mac PDFs angucken und dann jeweils Ausschnitte rauskopieren oder eben so das PDF insgesamt einfach nur beschneiden. Und da ist es wirklich seit Anbeginn von Mac OS 10 so, dass wenn man das tut, nicht der Rest wegfällt, sondern immer die komplette Seite Mhm. Ja, also die Seite aus dem Dokument, auf der man gerade war, mitgenommen wird und halt dann der Ausschnitt, so ein Ausschnittfenster draufgelegt wird, dass man wirklich nur diesen Ausschnitt sieht. Eine Maske. Quasi. Genau, so eine Maske. Im Endeffekt, so ein Viereck. Das war schon immer so. Und man könnte das anders machen. Ja, also es gibt Möglichkeiten. Ja, ist technisch aber gar nicht einfach. Genau, wie man praktisch, wenn man kopieren würde, nur genau dieses Viereck dann rausschneiden würde, aber es gibt da bestimmt Grenzfälle, wo dann was kaputt geht auch, wegen Verläufen und dem ganzen Schnickschnack, ja, der da drum rum ist. Ich wollte auch gerade sagen, so gerade mit Verläufen kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass du das verlustfrei hinbekommst. Also das ist auf alle Fälle ein Trade-off zwischen, okay, kriege ich jetzt genau dieses Stück an Grafik mit, ja, oder nicht? Und auch die Frage dann, wie sieht es dann im Acrobat aus oder woanders? Also es ist ja so, das PDF ist ja ein ziemlich komplexes Format und da hätte man sich auch viel angekauft. Mhm. Und deswegen ist es halt so, wenn man was ausschneidet oder kopiert aus einem PDF und das dann in eine, was weiß ich, eine E-Mail packt, ein Word-Dokument, sonst irgendwo, dann ist halt die komplette Seite eigentlich noch da. Ja? Mhm. Und das weiß man als Normalnutzer nicht so. Das kann ich auch nachvollziehen, da würde ich auch dann darauf hinweisen und das dann erklären, wenn du sicher sein willst, dass du eben nicht vertrauliche Daten da, die da drumherum waren, noch irgendwie mitkopierst, dann halt entweder den Text auswählen und kopieren, was ja geht, oder halt einen Screenshot machen davon. Mhm. Also, aber wenn du wirklich die Vektoren und genauso diesen Ausschnitt aus dem PDF haben willst, dann immer damit rechnen, dass die komplette Seite mitkopiert. Und in dem Artikel klang es halt irgendwie so, als wäre das jetzt eine tolle neue Entdeckung und das wäre so schlimm und ja. Und das, ja, hat mich ein bisschen geärgert, weil, okay, wenn du mit dem Medium nicht umgehen kannst, das ist so ungefähr wie Änderungsinformationen in Word-Dokumenten und sowas. Hm. Ja, also das ist halt so, ist halt ein bisschen komplex und dann muss man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Ja, gerade als Entwickler kommt man über solche Stolpersteine irgendwie auch regelmäßig, finde ich. Also ich habe immer so diesen, alle zwei Wochen so einen Gedanken, so, da könnte ich jetzt einen bösen, oh, die Sicherheitslücke-Artikel drüber schreiben und dann denke ich mir so, nee. Ja. Aber ich fand das jetzt auch ein bisschen hyper aufgeregt. Vor allem ist es in Acrobat ja auch nicht anders. Ja, im Acrobat muss man auch extra nochmal irgendwo tätig werden, damit man den Rest rauswerfen kann. Also der Distiller kann das, ja, aber der Distiller kann das eigentlich aus Dateigrößengründen, gar nicht so unbedingt aus Sicherheitsgründen an der Stelle. Naja, du könntest mit Preview auch nochmal drucken und dann wäre da auch der Zuversatz hier. Und nee, das habe ich ausprobiert. Also ich habe eben versucht, einen ganz... Aber der rastet doch sowieso, wenn du druckst. Nee, PDF. Also wenn du wirklich druckst in den Drucker, ja, aber das Drucksystem ist ja auch komplett PDF, also passiert da nur dasselbe richtig, immer das wieder. Das haben sie ja in Jaguar gefixt, dass das nicht mehr so ist. Stimmt. Genau, aber also mich hat ein bisschen genervt, dass sie wieder so hoho drüber geschrieben haben, aber dann nicht wenigstens ein bisschen den Benutzern was an die Hand gegeben haben. Mhm. Inzwischen haben sie ein Update gemacht, wo sie zumindest einen Teil davon schreiben, aber... Ja, also ich finde diese Geschichten, die userseitig behebbar sind, sollten immer so ein bisschen Aufklärungscharakter auch noch haben und nicht nur den Sensationscharakter. Also nicht mit einem spitzen Bleistift auf einem Block geheime Informationen notieren, weil das kann sich durchdrücken. Genau. Tja, guter Punkt. Oder PDFs schwärzen, indem du eine schwarze Box drüber machst. Hast du eine Sicherheitslücke in Blocks gefunden? Ja. Genau. So, genug der aufgeregt. Block. Ja, ja. Nicht der Block. Mhm. In dem Fall. In dem Fall. Physisch. Ja, ja. Ja, ja. Der Unaufgeregte. Der unaufgeregte Block. Womit wir dann auch beim nächsten Thema wären schon fast. Ja. Die Planke. Die Planke, Dominik. Erzähl mal. Nee, ich erzähle nicht, weil ich klebe ja nicht so an den Umfragen wie du und deshalb habe ich es erst heute irgendwann mitbekommen. Also darfst du das, weil du es schon seit gestern... Ja, genau. Also... Dominik war schon 15 Stunden später informiert, die Planke. Nein, wir brauchen Kontext. Ja. Genau, in Berlin haben wir eigentlich zwei Ereignisse, auf die ich hinweisen wollte, nämlich morgen Samstag ist die Freiheit statt Angst, wo ich ganz gespannt bin, was das für eine Veranstaltung dieses Jahr wird. Ob wir jetzt Angst statt Angst haben oder Freiheit statt Angst oder Angst statt Freiheit. Angst statt Freiheit. Also was heißt jetzt eigentlich Freiheit? Ich glaube, da ist gerade die Netzszene mit sich selbst im Clinch. Mhm. Mhm. Gerade das finde ich spannend, ob da vielleicht auf der Veranstaltung, auf der Demo dann da auch vielleicht ein bisschen Stellung bezogen wird. Genau, also da kann man hingehen. Das ist die große Demonstration, die jedes Jahr stattfindet. ja, wofür demonstriert man da? Für freie Netzpolitik, für gegen Zensur oder für Datenschutz? Bin mir nicht ganz sicher. Also eigentlich so gegen Zensur, aber das Zensur-Ding ist ja so weit weg, dass also das nicht mehr so an der Vorderfront des Netzes. Also deshalb denke, ist eher so Vorratsdatenspeicherung noch mit am Start. Also diese ganze, vielleicht gegen Alva inzwischen, ich weiß es nicht. Genau. Geht auch ihr oft auf die Straße, gegen Alva-Freunde. Genau, also ich demonstriere immer gerne für was. Also für die... Fürs Demonstrieren, also für die freie Meinungsäußerung. Hast du schon Plakate gemacht dann? Ich habe keine Plakate gemacht. Ich habe da eigentlich selten Plakate dabei. Es ist halt spannend, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, weil hier in München ist man ein bisschen ab vom Schuss und sieht die auch nicht so oft. Auf der Freiheit statt Angst kann man auch gut mal sich updaten lassen von realen Menschen, die man sonst nur auf Twitter mitbekommt. Das ist durchaus auch ein Grund, warum ich hinfahren werde. Ja, und ja, so vielleicht auch mal ein bisschen die Stimmung in der Netzszene, die sich jetzt da auf der FSA tummelt, auch nochmal mitzubekommen. Hm. Ja, weil ich glaube, wir sind jetzt gerade in so einem schwierigen Prozess, wo nicht ganz klar ist, wo geht's hin. Du hattest auch letztes Mal schon gesagt, es gibt ja gar nicht mehr diese, oder gab es vielleicht noch nie diese einheitliche Szene. Ja, ja. Aber ich glaube, auf so einer Demo kann man ganz gut die Strömungen auch sehen. Also es wird einen unaufgeregten Block geben, habe ich gehört, neben dem schwarzen Block, der ja wahrscheinlich eher so Richtung Spackeria geht, vielleicht auch nicht. Also jedenfalls dieses Hyperventilieren ablehnt, schauen wir mal. Also es gibt einen aufregenden, unaufgeregten Block in dem Fall. Einen aufregenden, unaufgeregten Block. Naja, weil über den, wenn der jetzt die Spackerie wieder aufregen, dann ist der ja so Block. Anlass zur Aufregung. Auf jeden Fall ist ganz gut, finde ich, wenn die Leute sich da treffen und sich unterhalten und ja, vielleicht auch zu neuen Erkenntnissen kommen. Ein bisschen Präsenz zeigen, dass Netzpolitik nicht tot ist. Das Wetter soll toll werden. Ihr müsst halt bloß diesen Podcast auch noch rechtzeitig hören. Also ich habe heute auf Twitter gelesen, dass es in Berlin gerade regnet, aber wenn es morgen besser werden soll. Es regnet und es soll toll werden. Hm. Das ist ja erstaunlich auch. Ich weiß meistens eher Bescheid über das Wetter in Berlin als das Wetter draußen, weil auf Twitter ständig das Wetter von Berlin irgendwie reinkommt. Ja, das ist praktisch, ne? Also man kriegt immer live, obwohl die Unwetter aus München kriegt man schon auch immer mit. Ja, ja, aber die hört man auch so. Also in Berlin ist das Wetter ja, wenn man Twitter verfolgt, immer schlecht. Natürlich. Also egal, wie viel Grad es hat und wie viel Sonne oder Regen. Es ist entweder schlecht warm oder schlecht kalt oder schlecht nass oder schlecht trocken. Aber morgen soll es gut werden. Ja. Genau, und zum Zweiten gibt es natürlich nächste Woche noch ein Event. Das nennt sich Abgeordnetenhauswahl. Mhm. Da kann man in Berlin... Klingt jetzt ein bisschen dröge erstmal so. Ja, also das ist so... also ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, Landtagswahlen gibt es ja in Deutschland. Und das ist eine Landtagswahl von einem Stadtstaat. Also das heißt in Hamburg auch so, Abgeordnetenhauswahl. Und da kann man bestimmen, wer die Stadt regiert und das Land. Also der Fovi halt. Fovi? Fovi. Fokuhila. Ja, genau. Warum heißt das eigentlich Landtag, wenn es dann eine Stadt ist? Das heißt ja nicht Landtag, es heißt ja Abgeordnetenhaus. Okay. Das ist ein feiner Unterschied. Ja, es ist so ähnlich wie eine Landtagswahl ohne Land. Gut, das wollte ich ja nur nochmal herausgestellt haben an der Stelle. Also so wie die bayerische Landtagswahl ohne das Land. Ohne Bayern quasi. Genau, nur mit München. Das wäre eine ist ja auch egal. Dreht mich um Kopf und Kragen. Gewählt in Berlin. Es wird gewählt in Berlin. Geht da auf jeden Fall hin. Ja, wenn ihr wählen dürft. Also, genau. Geht auch hin, wenn ihr nicht wählen dürft. Es gibt nämlich Wahllokale für Leute, die nicht wählen dürfen, weil sie zu jung sind oder zu Ausländer oder zu, was weiß ich. Zu nicht Berlin. Zu nicht Berlin, genau, nicht in Berlin wohnen. Mhm. Das ist sicherlich gut, dann auch wählen zu gehen in diese Wahllokale. Ich weiß leider nicht, wie die Aktion heißt. Einfach um die Präsenz zu zeigen, wir interessieren uns dafür. Und wir würden auch gerne wählen, an dem demokratischen Prozess teilhaben. Also für die Nicht-Berliner gilt es, glaube ich, nicht. Ich wollte gerade sagen, für eben... Berliner ohne Stimme, so mehr oder weniger. Ja, genau, Berliner ohne Stimme. Und da eben auch zu zeigen, wir hätten das Interesse, wir wollen mitbestimmen, wir dürfen bloß nicht. Ja. Also das finde ich gut. Ja, gerade auch, weil irgendwie so das Jugendwahlrecht da vor kurzem da gekippt wurde. Genau, das war auch ganz interessant, weil am Anfang waren ja zumindest die linkeren Fraktionen, also es sind die im Parlament nicht rechts sitzen, die waren ja alle für das. Du musst aber vorsichtig sein, aber dazu kommen wir gleich dann noch. Ja, ich muss vorsichtig sein. Ja. Also, gut. Sie waren ja eigentlich dafür, das Wahlrecht abzusenken, und als es dann konkret drum ging, hat sie der Mut verlassen. Das Einstiegsalter. Das Einstiegsalter zum Wahlrecht. Auf 16, glaube ich. Genau. Das einzige Bundesland, in dem es diese Regelung schon gibt, ist Bremen. Mhm. Hat auch keinem geschadet. Also es geht einfach darum, dass du es einfach schon früher mal ausprobierst. Wir haben sowieso so wenig Jugend, dass die Zahlen wenig ins Gewicht fallen. Ja, und gleichzeitig, aber ich kann mich noch sehr stark daran erinnern, dass das Interesse da war, aber nicht wählen können irgendwie doof war, weil ich habe zum Zeitpunkt sehr viel mit Politik beschäftigt. Ja, ich hätte gerne also meine Meinung gut getan. Viele, glaube ich, haben sich in dem Alter mehr mit Politik beschäftigt als in unserem Alter. Das mag gut sein, ja. Genau. Aber weil du gerade links und rechts sitzen gesagt hast, kommen wir jetzt dann auch endlich zur Auflösung von der Planke, die wir am Anfang ja, genau, schon also mehrfach Dominik, angesprochen haben. Dominik nennt es gerne Planke. Weil ich habe letztens dieses Interview gelesen mit, ich weiß gar nicht, Pfadintegral, glaube ich? Oder nee, nee. Auf jeden Fall ging es darum, wo würde denn der Pirat dann auch sitzen, wenn er jetzt im Land oder also mit das war mit Andreas vom AKA. Auf der richtig. Planke. Genau. Und, nein, nicht auf der Blanke, aber er meinte, das wäre relativ egal, ob links oder rechts, weil da verorten sich die Piraten ja nicht, weil sie sind ja vorne oder so. In der Mitte oder was? Wir wollen vorne sitzen. Vorne sitzen. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. Ja, suchen sich das die Parteien selber aus oder was? Ich weiß gar nicht. Also es gibt da einfach diese ganz alte Regelung. Also diese ganzen Begrifflichkeiten links und rechts sind ja durch die Sitzordnung tatsächlich entstanden. Mhm. Insofern haben sich die Parteien irgendwann entschieden, wo sie da auch sitzen wollen. Und wenn eine neue Partei dazu kommt, dann versucht man die halt irgendwo einzuordnen. Okay. Und gerade bei Parteien, wo es noch nicht ganz klar ist, wo man sie einordnen will, dann schaut man vielleicht nach der Architektur. Das ist ja auch ganz interessant. Diese Landtage und der Bundestag, die werden ja immer umgebaut, wenn es ein neues, also da wird ja richtig geschraubt und so, dass da schöne Sitzordnungen sind. Und was ich auch gesehen habe bei den kleinen Fraktionen im Bundestag zumindest, dass da gibt es auch so Einzelplätze. Ja, ja. Und das finde ich ja total fies. So also komische Direktkandidaten, die wegen irgendwas noch rein dürfen. Na, das auch, aber nein. Also die laufen ja so kuchenförmig zu, diese Sitzreihen. Das heißt, vorne sitzen immer weniger Leute. Ich glaube, es gibt da sogar so Keilstücke, wo ganz vorne dann keiner sitzt, sondern die so ein bisschen weiter hinten erst sitzen. Und so. Ja, das ist alles, glaube ich, auch eine ganz interessante Frage. Aber warum kommen wir denn da drauf überhaupt? Die Planke. Also bei der Planke geht es eigentlich um bei Umfragen und Co. diesen Extrabalken, den die Piratenpartei mal bekommt und mal nicht. Auch in den vergangenen Jahren gab es da immer wieder mal eben entsprechende Sendungen, wo sie einen bekommen haben. Und da ist halt der Begriff Planke bei mir jetzt aufgekommen. Und ja, die interessante Situation ist jetzt, dass die aktuellste Umfrage in Berlin, die aktuellsten zwei Umfragen sogar, die Piraten drin sitzen sehen. Also die haben einmal 6,5 und einmal 5,5%. Also 6,5 bei der ARD, glaube ich, oder? Und 5,5 bei ZDF, bei VSA sind es noch 5%. Hm. Und Mnet hat noch 4. Die beiden Umfragen sind allerdings eine Woche älter. Ja. Das Interessante ist eigentlich, es hat, glaube ich, keiner kommen sehen. Also vor einem Monat, kurz bevor die erste Umfrage mit Piraten 3% gekommen ist, hat, glaube ich, keiner geglaubt, dass sie eine Rolle spielen über die 3% hinaus oder so. Also man muss dazu sagen, die Piraten hatten 3,4%, glaube ich, bei der Bundestagswahl in Berlin. Mhm. Das war ein Ergebnis, was man mit gut Glück nochmal erreichen hätte können, aber dass sich da so eine Dynamik entwickelt und war, glaube ich, wenigen klar. Und gut, sie haben, glaube ich, einen Wahlkampf gemacht, der aufgefallen ist. Die gesamte Stimmung hat auch ganz gut dazu gepasst. Es war einfach wenig los in diesem Wahlkampf. Der war relativ dröge. Renate Künast hat nicht so ein glückliches Händchen bewiesen, wie man gedacht hatte. Sie kandidiert ja für... Genau, die kandidiert für den Grünen. Für den Erfolgsfall. Ja. Und es ist halt jetzt einfach auch so eine Situation entstanden, wo man ja die ein bisschen an die Bundestagswahl 2005 erinnert. wo man das Gefühl hat, man hat ja eh nicht so viele Optionen, die Wahl ist eh schon eher gelaufen. Auch Probleme hat jetzt was Neues. Und die Berliner sind natürlich da auch relativ offen. Bei der letzten Abgeordnetenhauswahl hatten die sonstigen 13%. Und ich denke halt auch, also gerade dadurch, dass die FDP halt auch so massiv schwächelt und irgendwie momentan gerade bei 3% liegt, so um den Dreh, wählen halt auch viele, die sonst die FDP wählen würden, weil sie denken, die Freiheit würde von dieser Partei irgendwie repräsentiert, dann lieber was anderes, wo sie sich mit diesem Inhalt auch repräsentiert sehen, aber potenziell halt über die 3% kommen. Ja. Taktisches Wählen. Ich weiß nicht, ob es so viele FDP-Wähler gibt, die FDP wegen der Freiheit gewählt haben. Also ich denke gerade junge Wähler wählen die FDP tatsächlich, weil sie denken, hier geht es irgendwie darum, die Freiheit zu bewahren. Und also da kann man jetzt drüber lachen, solange man will, aber ich denke, gerade wenn man da frisch dazu kommt zum Wählen, dann kann immer das schon passieren. Eben, und es gibt auch viele Wähler, die ja so eine Richtungsbauchentscheidungswahl machen und dann ist halt der plakative Name, also die Grüne irgendwie Umwelt, die FDP irgendwie Freiheit, die Schwarzen irgendwie die Konservativen und die SPD halt die arme Arbeiterschicht und die Linken noch mehr die arme Arbeiterschicht. Ja? So, und nach dem Spektrum wird dann wählen gegangen und wenn dann die Piraten die freiheitliche Netzbewegung ist, dann vielleicht. Genau. Aber ich fand es schon sehr verblüffend, weil es gab diesmal nicht so den Indikator, es gab auch nicht so den Feind wie Zinsosula damals. Ja. Also so ein Kristallisationspunkt, wo sich das alles entzündet hätte, sondern es war tatsächlich eher so eine Art Verdrossenheit mit dem, es läuft alles so wie immer. Wir wollen einfach auch mal irgendwas ausprobieren. Ja, ich finde das immer noch ein bisschen irgendwie, ich habe gestern auch diese 6,5% dann gesehen in der Umfrage und dachte mir so, hä? Ist das jetzt echt hier? Ja, weil ich kann mich halt noch gut an den Bundesparteitag erinnern, wo dann eben der Lauer vorne stand und meinte, und wenn er mich jetzt hier nicht wählt als Vorsitzenden, dann gehe ich nach Berlin und hole da die 5%. Ja, und dann dachte ich mir auch, ja, das ist ein schönes plakatives Statement, aber haha. Ja, der Christopher Lauer ist der Chuck Norris der Piratenpartei. Ja, scheint so. Nein, aber ich wollte sagen, tatsächlich total verblüfft. Ja. Habe ich das überhaupt nicht für machbar gehalten. Ja. Und jetzt sitzen wir hier und irgendwie die Umfrageergebnisse gehen jetzt schon weit über die 5% mittlerweile, wenn so aus der Piratenperspektive zumindest. Ja. Und klar sind das alles nur Umfragen und keine Ahnung, was dann da hinten bei rauskommt tatsächlich. Aber das ist schon irgendwie so, das ist schon seltsam irgendwie. Also ich glaube, es sind viele Faktoren zusammen. Also sicher auch die Plakate, wenn man sich die Plakate in anderen Bundesländern ansieht von der Piratpartei, waren die relativ dröge. Und die in Berlin sind wirklich auch so gestaltet, da sind zum ersten Mal Personen drauf, und zwar die echten Kandidaten. Aber ich kann das mal identifizieren, wer verkörpert eigentlich diese Ideen, die dahinter stecken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also nicht die Personen alleine als Hülle zu nehmen. Wir haben jetzt hier einen tollen Spitzenkandidaten, der Model ist, sondern ja, verkörpert zu sehen, was denkt der. Und die konnten sich, glaube ich, auch aussuchen, was sie auf ihrem Plakat stehen haben wollen. Okay. Also hinter welchen Thesen sie da hauptsächlich stehen wollen. Ich glaube, dieses Gesicht geben war wichtig und auch die Gestaltung ein bisschen frischer. Aber worauf ich auch zu sprechen kommen wollte, ist dieser Umfrageeffekt. Und ich glaube, der ist verdammt krass. Ja, das glaube ich auch. Also, wenn du plötzlich an der Grenze kratzt, dann eröffnet sich so eine Riesenoption für viele Wähler, weil die zum ersten Mal überhaupt drüber nachdenken, ob sie dich wählen wollen. Genau, weil sie ihre Stimme nicht wegwerfen müssen. Ja, genau. Also gefühlt. Dieses Argument, ist mir damals ja auch groß um die Ohren geflogen, auch wieder so, okay, dann nimmst du an diesem demokratischen Prozess nicht teil und wirfst deine Stimme weg, du Doofkopf. Das heißt, die Entwicklung, als erstmal die 3-4% da waren, jetzt zu 6,5, was eigentlich tatsächlich sehr überraschend ist, ist gar nicht so unlogisch. Weil natürlich sich einfach viel mehr Leute überhaupt erstmal damit beschäftigen. Da sind sicherlich auch ein paar Leihstimmen drin. Ich habe ja persönlich immer ein bisschen Probleme mit Leihstimmen. In dem Fall, gut, vielleicht muss man die trotzdem annehmen, wenn es für die gute Sache ist, keine Ahnung. Aber ja, das wird sicherlich auch ein Aspekt sein. Also die 5%-Hürde ist ja dafür da, damit die Parteienlandschaft nicht so einfach zersplittert. Mhm. Was wahrscheinlich schon passieren würde, wenn du gar keine Hürde hättest. Aber man muss sich immer klar machen, dass eine 5%-Hürde keine faktische 5%-Hürde ist, sondern eine höhere Hürde. Eben genau durch diesen psychologischen Aspekt. Du musst eigentlich schon mal so eine, also du musst eine viel größere, wie erkläre ich das jetzt am besten? Du musst schon sehr viel Unterstützung haben, um überhaupt in die Nähe zu kommen, diese Hürde zu knacken. Wenn die jetzt, ja, ich kann es gerade nicht erklären, das ist blöd. Aber ich glaube, durch den psychologischen Aspekt ist die Hürde eigentlich höher, als sie zuerst wirkt. Also vor allem, die zum ersten Mal zu durchbrechen, ist, glaube ich, so ein großer Schlüssel. Genau, wenn du sie erst mal durchbrochen hast, ist es was anderes. Ja, ja, und das ist halt auch so eine asymptotische Geschichte, denke ich. Ja? Also je näher du an die 5% rankommst, desto weiter kommst du drüber im Zweifel. Ja, genau. Also ja. Da beschleunigt sich das, das ja, vielleicht so wie ein Plan, wie eine Sonne, wo du, wenn du dann nah rankommst, dann beschleunigt sich das. Ja. Wenn du wieder von der 5%-Hürde wegkommst, dann wird die Bewegung wieder langsamer. Mhm. Aber es ist eine höhere Schwelle, als einfach zu sagen, also die Wählerbewegung ist einfach nicht linear zu dieser 5%-Hürde hin, abgebildet vom Wählerwillen her. Also selbst wenn dich 4% der Wähler gut finden, wirst du nicht bei 4% landen. Ja. Richtig. Oder das eben, meinte ich eben auch an der Stelle jetzt umgekehrt. Ich glaube, die FDP kommt aus dieser Geschichte dadurch, dass sie jetzt so oft, also in den letzten 6 Dingern hier unter der 5%-Hürde war. Ich glaube, das kostet die massiv. Ja. Also das ist wirklich so, ich würde mich nicht wundern, wenn wir irgendwie 2% FDP oder sowas sehen würden. Insofern muss man eigentlich auch, wirklich, also rein aus demokratischen Gesichtspunkten dann schon auch fragen dürfen eigentlich, inwieweit ist so eine Umfrage eigentlich was man veröffentlichen will, wenn es so stark den Wählerwillen oder nicht den Wählerwillen, aber das Wählerabstimmverhalten zumindest beeinflusst. Ja, vom politischen System her schwierige Frage. Ja. Also gerade diese Takt, das ist eher so die Frage, wie sehr willst du taktisches Wählen haben? Hm. Also wie sehr willst du mir die Freiheit geben, als Wähler taktisch zu wählen? Ja, ist das eine gute Sache oder eine schlechte Sache? Wenn es eine schlechte Sache ist, dann müsste man die Umfragen eher mal nicht machen oder vielleicht nur den Parteien zugänglich machen oder wie auch immer. Ja, weiß ich nicht. Gleichzeitig kannst du sowas wie Umfragen ja nicht wirklich verbieten. Also ist ja nicht nee, so. Nee, also es war jetzt auch nur so ein Gedankenexperiment zu überlegen, ob es Umfragen überhaupt jetzt, wenn man, wie die zur Demokratie passen. Ja. Ja, das ist immer so eine Sache, was ist denn Demokratie? Das ist absolut reine, jeder ist für sich und denkt in seinem Gehirn, ohne Kontakt mit anderen zu haben, nach, was er gut findet und dann wählt er danach. Das wäre dann, ist es dann mehr Demokratie? Nein, darum geht es ja mir gar nicht gerade. Es geht mir darum, dass ich, also es ist schon das taktische Wählen, was mich stört, ja, weil ich denke, dass man eigentlich das wählen sollte, was die eigene Meinung am besten vertritt. Und dass diese taktische Komponente halt so ein Doppelblindspiel ist, wo du sagst, der andere wählt wahrscheinlich jetzt das und deswegen muss ich das wählen, damit ich das irgendwie konterkariere, weil sonst kommen die ja rein und dann haben die keine Mehrheit und dann muss ich hier und da wählen und im Endeffekt muss ich dann irgendwie die Partei wählen, obwohl ich mich mit der gar nicht identifizieren kann, aber die führt dann dazu, dass SPD und FUBA dann koalieren müssen, weil die andere nicht reinkommt. Ja, es gibt vor allem zwei Aspekte, warum dieses taktische Wählen so dominant ist, und das ist natürlich die 5%-Hürde, das könnte man aber ganz einfach dadurch lösen, indem ich eine Wahlhierarchie mache. Das heißt, ich wähle die Grauen, wenn die nicht reinkommen, dann wähle ich die Violetten. Mhm. Wenn die nicht reinkommen, dann wähle ich die Grünen oder so. Ja. Solche Möglichkeiten haben gibt es. Haben wir überhaupt ein Wahlrecht im Moment? Ey, Landtag glaube ich schon, oder? Bundesebene nicht, glaube ich. Und der zweite Punkt ist, dass wir keine wechselnden Mehrheiten haben. Man kann natürlich sich fragen, ob man wechselnde Mehrheiten gut findet oder nicht. Sie haben aber den folgenden Vorteil, dass du das... Was wären jetzt wechselnde Mehrheiten? Wechselnde Mehrheiten ist, dass du dich nicht auf eine Koalition sozusagen festlegst, sondern anhand der Sachfragen das Parlament frei entscheidet. Über den Regierungsverlauf? Über die Vorschläge. Okay. Das hätte den Vorteil, dass du den Wählerwillen besser abbilden kannst, weil es kann ja gut sein, dass ich dass es eine Mehrheit dafür gibt, Windkrafträder in Kreuzberg aufzustellen und trotzdem eine Mehrheit dafür, den Flughafen da zu bauen, mit anderen Parteien. Das wird aber dadurch nicht abgebildet, dass sich einfach eine Koalition bildet. Ja. Es ist aber natürlich noch komplizierter, weil es gibt so viele Aspekte, was die Demokratie angibt. Es ist ja auch immer ganz gut, die einen regieren und dann gibt es einen Wechsel und die anderen regieren wieder. Also dieses Alternierende, was wir jetzt in Amerika auch haben, hat durchaus seine Vorteile. Amerika ist ein schlechtes Beispiel, weil es da nicht funktioniert. Aber solche, also ich glaube, zu sagen, was das Richtige ist, ist ganz, ganz schwer oder gar nicht möglich, weil es gibt nicht das beste System. Das ist so ein bisschen insgesamt das Problem. Also du hast halt, egal was du da so hinstellst, so einen systematischen Verlust von Verwaltung, von gewissen gewissen taktischen Ecken und so weiter. Und da fällt es mir immer ganz schwer, die Ist-Situation fair zu bewerten. Ja? Ja. Ich kann dir nicht sagen, und also wenn ich Amerika angucke, dann denke ich mir, unser politisches System ist super, ja, im Verhältnis jetzt. Ansonsten denke ich mir aber, wenn ich mir unser politisches System angucke, denke ich mir immer wieder, okay, dieses taktisch Wählen, wie lang das und wie gut das funktioniert hat. Also gerade, weil du vorher Leihstimmen gesagt hast, diese CDU-FDP-Geschichte, so Erst- und Zweitstimmenverteilung, wir machen das gegenseitig so, um eben so die Wahl für uns zu optimieren an der Stelle. Eigentlich total linke Nummer, hat keiner geblickt, die Zweitstimme, also die Erststimme, das war eigentlich Verarsche, ja, auf ganz großem Niveau. Und es war taktisches System ausnutzen. Und das ist halt immer ein Bestandteil auch. Also Politik hat halt immer diesen Aspekt, dass du irgendeinem Spielregelsystem gehorchst und dem möglichst da dich optimierst da drin. Ja, und das ist, gehört dazu, zu einem gewissen Grad leider. Ja, aber das ist genau der Punkt, wo du, glaube ich, unterscheiden kannst zwischen gerechten Sachen und ungerechten Sachen. Also dieses taktische Wählen mit Erststimme, Zweitstimme, wo dann ich mehr Gewicht habe als du. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man allgemein schlecht finden kann. Also ganz objektiv schlecht finden kann. Und da finde ich den Vergleich mit den Spielen ganz gut. Also wenn ich so ein Brettspiel nehme, die Regeln können sehr unterschiedlich sein und ich kann unterschiedliche Sachen machen. Aber da gibt es halt dann gewisse Kriterien. Ich muss die Regeln verstehen. Sie müssen für alle gleich sein. Sie müssen dazu führen, dass meine Intention zumindest ein bisschen abgebildet wird. Und zumindest ein bisschen, ja. Also tendenziell abgebildet wird. Also es gibt schon Kriterien. Es gibt dann aber verschiedene Systeme, die gleichwertig sind und wo es dann Geschmackssache wird. Also wo ich dir gerade noch schnell widersprechen muss, ist, ich glaube nicht, dass, um bei dir jetzt wieder einzuhaken, Dominik, dass das amerikanische System jetzt per se schlechter ist als unseres. Das glaube ich nicht. Das ist einfach nur anders und hat andere Auswirkungen. Und ich möchte aber gar nicht beurteilen müssen, ob das jetzt schlechter oder besser ist als unseres. Ich möchte aber auch proklamieren an der Stelle, dass es eine Demokratie gibt, die besser ist als das, was wir gerade veranstalten. Und ich denke auch, dass man die durchaus mit technischen Mitteln auch umsetzen kann und mit neuen technischen Mitteln. Also das ist eine schwierige Diskussion, weil wir gerade auch durch die Wahlcomputer-Diskussion halt so eine absolute Brandmark gezogen haben und da Brücken verbrannt haben, über die man jetzt nicht mehr gehen kann und in der Absolutheit der Diskussion halt auch da uns Chancen verbaut haben vielleicht. Aber ich denke, mit Technologie kann man auch ein demokratisches System realisieren, das besser ist als das jetzige. Ja. Und mich würde interessieren, was das sein kann an der Stelle. Ja, und da interessiert mich jetzt erstmal der naheliegende Schritt, falls die Piraten es tatsächlich schaffen, ins Abgeordnetenhaus einzuziehen. Und das hoffe ich schon aus dem einen Grund. Das ist für mich so, wie damals, als Günther Wallraff sich bei McDonald's eingeschlichen hat und ein Buch drüber geschrieben hat. Ich möchte einfach mal wissen, wie ist denn das wirklich? Wie funktioniert eigentlich unser politisches System wirklich? Weil das kriegst du ja aus den Abgeordneten nicht raus, weil die haben noch alle riesen Karrieren vor sich und wollen da in der Fraktion und die haben so viele Verbindlichkeiten. Und bei den Piraten ist es nicht so, jedenfalls momentan nicht. Jedenfalls deine Hoffnung, dass das auch so bleibt. Ja, es ist momentan noch nicht so. Mhm. Und deswegen hoffe ich mir einfach ein paar Infos, Abgeordnetenhaus-Leaks. Sozusagen. wie ist denn das? Ist dieses System überhaupt reformierbar oder nicht? Und da, wenn ich dann so ein Zeichen da kriege, das ist reformierbar, dann reden wir genau da weiter, wo du jetzt gerade aufgehört hast, Martin. Was können wir dafür tun? Ja. Und ich werfe das den anderen Parteien nicht vor, die haben diese Abhängigkeiten, weil sie so organisiert sind, wie sie sind. Wenn du da einzelner Abgeordneter bist, dann bist du nicht so völlig frei. Naja, umgekehrt muss man aber halt auch schon, um dich da jetzt in deiner deiner Freude gerade etwas zu auszubremsen, auch erst dann abwarten, wie das dann bei den Piraten halt weitergeht. Du, ich bin mir nicht sicher, ob das klappt, aber wenn es nicht klappt, dann weiß ich nicht, ob es jemals klappt. Es hat aber auf alle Fälle an sich Einfluss. Also wenn man sich vorstellt, wie damals die Grünen reingekommen sind und deren Grundprinzipien auf ihren Parteitagen und so weiter, die waren schon auch ganz anders wie bei den etablierten Parteien. Das hat sich natürlich auch alles irgendwie aufgeweicht und sich verändert, aber es hat trotzdem so, es hat einfach so ein bisschen anderen Wind gegeben, so der ganzen Geschichte. Und sowas, denke ich, so ein gewisser Stempel kommt da mit den Piraten auch mit, wenn sie reinkommen. Wie der genau aussieht, ja, das werden wir erst dann unterwegs feststellen. Ja, wir hoffen quasi, dass die Piraten nicht politisch resozialisiert werden. Ja. Das ist doch ein guter Abschluss. Und wir haben die Chance, über Twitter ihnen auf den Finger zu hauen. Das finde ich auch gut. Ja, naja, genau. Gut, du könntest auch die Frau Künast antwittern, das liest halt, das hilft halt nicht so. Unbedingt. Ja, die lesen das schon. Ja. Also Volker Beck habe ich oder mal ich ruf an. Guten Dialog gehabt so auf Twitter. Der ist da ganz gut unterwegs. Aber ansonsten ist es echt schwierig mit Twitter und den Politikern. Ja. Der Regierungssprecher kann man anpöbeln, aber das hilft auch nicht viel. Nee. Der Regierungssprecher. Über den Regierungssprecher habe ich einen Tweet verfasst, den ich mir aufhebe für den Tag, wann er zurücktritt. Das ist sehr schön. Wir freuen uns drauf. Ja, wir warten drauf. Ja, jetzt sind wir schon ziemlich lang, oder? Das ist im Rahmen des grünen Bereichs. Also die ZDF-Mediathek-App, die wir als nächstes noch kurz erwähnen wollen, die können wir durchaus noch abhandeln. Dann haben wir auch noch Hörerkommentare und dann ist das schon okay. Ja. Ja. Wer hat denn die ZDF-Mediathek-App aufgeschrieben? Ich habe sie aufgeschrieben und ich sage, ich habe sie vielleicht jetzt 5 Minuten lang genutzt, weil ich sie runtergeladen hatte, dann habe ich sie wieder vergessen und so weiter. Aber diese 5 Minuten waren toll, toll, toll. Weil, ja, fand ich. Okay. Unbehagen macht sich breit bei Martin. Ja, ich weiß nicht, wie gut man was findet bei der App, das muss man dazu sagen. Mhm. Ich weiß, die Medieninhalte, die da jetzt gerade aufgelistet sind, da drücke ich drauf, die sind da. Das geht schnell, das geht schneller als über YouTube. Ich weiß nicht, warum. Also hat mir sehr gut gefallen. Ja, mein Eindruck dazu, ich habe mir dieses Ding runtergeladen, habe es aufgemacht, habe das erste Video angeklickt. Ich bekam eine Fehlermeldung, dieses Video ist gerade nicht verfügbar oder so ähnlich, nur ein bisschen kryptischer. Dann habe ich das zweite Video geklickt, dann bekam ich die gleiche Fehlermeldung. Und dann habe ich irgendwie auf meist angesehen geklickt und eine Folge Rosenheim-Cops gestartet. Das ging dann. Dann wollte ich gucken, ob es nicht auch Inhalte gibt, die ich interessant finde und habe dann unter alle Sendungen erstmal geklickt. Dann kriegst du so eine Liste mit A, B, C, D, E, F, G, H und so, also so alphabetisch und in Buchstabengruppen zusammengefasst. Ich habe dann mal Abenteuerforschung irgendwie versucht. Die aktuelle Abenteuerforschung-Folge findet man, habe ich aber auch nicht gefunden, sondern nur diese Lash-Schnipsel, die du irgendwie auch online kriegst. Ja, also ich war jetzt da nicht so überzeugt von, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich habe es mir nur wenig angeguckt. Ja, diese Sendung A, B, C, D, bla. Also gerade wenn du den BBC iPlayer irgendwie mittlerweile gewohnt bist, ja, den dann bin ich ja leider nicht stinkt gewohnt, das im Vergleich dagegen schon ziemlich ab. Ich bin einfach immer noch begeistert, dass ich überhaupt was auf dem iPhone in der Richtung machen kann. Ich habe den BBC Player nicht geholt. Es ist schön, dass das jetzt prinzipiell geht. Es ist schade, dass die Inhalte teilweise halt auch nicht da sind, leider. Es ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ein Schritt in die richtige Richtung. An der Stelle möchte ich auch noch kurz erwähnen, was mir nämlich zugesagt hat, an alte Medien kommen auf das iPhone-App, ist die Game One-App, die auch diese Woche rauskam. Da kann man sich alle Folgen in voller Länge angucken und die funktioniert auch gut. Okay, jetzt habe ich hier gerade ein Video, wo Video steht, aber ich weiß nicht, wo ich drücken muss. Das geht jetzt auch gerade irgendwie nicht bei mir. Es ist wohl jetzt wieder, jetzt geht's wieder. Komisch. Ja, also das ist so der Effekt, den man ständig hat. Sie hat wohl Schluck auf, leider. Mhm. Also an sich finde ich die App gut. Ja, also so ist okay. Ja, wenn jetzt die Videos kommen, ja, die Videos kommen leider irgendwie im Moment nicht alle, aber so mal im Endeffekt ein eigenes Frontend für die Webmediathek zu haben, die ja auch gut anguckbar ist auf dem iPad und auf dem iPhone. Ja, ja. So ist ja nicht. Und was ich halt schon gut fand, ist, dass halt die 3G-Varianten auch wirklich so unterwegs draußen schnell kamen. Ja, wirklich mal heute schnell unterwegs gucken, auf dem Weg zur U-Bahn geht ganz relaxed an der Stelle und halt schneller. Ist bestimmt noch irgendwie, kann man dran feilen, kann man besser machen. An sich finde ich das aber sehr gut und weiß ich nicht, warum ich auch vorher mit Marcel drüber gesprochen habe, war eigentlich, weil es ja wieder diesen Vorstoß der Privaten gibt, dass sowas irgendwie nicht zum Rundfunkauftrag gehört und das doch bitte bitte nur verkauft werden darf und nicht frei sein sollte. Ja. Und da habe ich mir wieder gedacht, Arschlöcher. Und dann finde ich es ganz gut, wenn so die App ganz okay ist. Ja, ja, okay. Also so. Man kann sich darüber streiten, was ganz okay ist, aber den Gesichtspunkt, den lasse ich durchgehen. Okay, also das, was funktioniert, finde ich toll dran. Okay. Nein, weil es schnell und schneller, ich brauche nicht 10-mal klicken. Jetzt haben schon wieder so viele Services 10-mal klicken eingebaut. Wenn ich jetzt auf Twitter irgendwie einen Hashtag eingebe, dann muss ich 10-mal klicken. Nein, ich muss halt 2-mal jetzt klicken, um nicht bloß die dummen Top-Tweets zu bekommen, sondern alle Tweets, weil ich gerade den Begriff suche. Mhm. Und ich habe jetzt immer einen Weg mehr und sowas mag ich nicht und das finde ich hier ziemlich direkt. Okay. Ja. Gut, halt mir fest, guckt euch das mal an. Kostet ja nichts. Noch nichts. Noch nichts. Außer GZ-Gebühren natürlich. Aber. Ja, die haben ja alle gezahlt. Eben. Und auch gut so. Kommen wir zu den Hörerkommentaren an dieser Stelle. Die schieben wir nämlich jetzt hier schnell ein. Hallo Dominik, hallo Martin, hallo Marcel. Hier ist der Uli aus München und ich wollte euch zu eurer unterhaltsamen und informativen Sendung gratulieren. Vielen Dank, dass ihr da so viel Zeit hineinsteckt. Besonders herausheben möchte ich Marcells Beitrag, da er jetzt neu als ein bisschen weniger technischer und dafür etwas mehr erdverbundener Mensch ein gutes Gleichgewicht herstellt. Ich würde noch gerne etwas zu eurem Leserkommentar von letzter Sendung sagen. Ich würde von der Idee, Festplatten beim Ruhezustand abzumelden, abraten. Eine Festplatte abzumelden ist keine verlässliche Operation. Wenn irgendein Programm sie noch benutzt, funktioniert die Abmeldung nicht. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Folglich kann man den Rechner zwar in den Schlaf schicken, ist sich aber dann immer noch nicht sicher, ob man gefahrlos die Festplatten abstecken kann, da ja einige nicht abgemeldet sein könnten. Das Ziehen des Steckers ist also nur geringfügig sicherer, als wenn die Platte gar nicht abgemeldet wurde. Verschärft wird das Problem dann noch dadurch, wie der Ruhezustand von Macs funktioniert. Programme, also so wie das, das diese ganzen Festplatten abmelden soll, bekommen zwar eine Meldung, jetzt geht's ab ins Bett, können diese aber nicht beliebig hinauszögern. Es kann also sein, dass das Programm erst 3 der 10 Festplatten abgemeldet hatte und dann der Rechner trotzdem in den Ruhezustand versetzt wird. Nur Hardware-Treiber und auch nur ganz bestimmte im Kernel können einen ausdrücklich vom Anwender ausgelösten Ruhezustand verhindern. Wenn man also den Deckel schließt oder aus dem Apfelmenü Ruhezustand wählt, haben die Programme bestenfalls Zeit, ach nein, zu schreien. Also tut das bitte nicht. Das war's auch schon. Ach ja, noch ein Lob an den Auswähler der Rausschmeißer. Und tschüss. Ja. schönen Gruß an Uli hier. Erstmal danke. Ja, erstmal danke auch. Ich hatte gerade am Anfang so die Assoziation, wir machen jetzt hier Captain Planet. Marcel ist Erde. Ja. Ich weiß nicht, was wir sind. Okay. Aber ja. Ich bin Erde. Du bist die Erde, der erdverbundene Marcel. Ja, mal danke für dann nochmal weiter darauf eingehen. Also den technischen Aspekten, den kann man so 100% beipflichten. Kann man voll beipflichten und deshalb. Und schön, dass man das nicht selbst ausformulieren und so detailliert aufführen muss, wenn es denn so fleißige und tolle Hörerkommentare gibt. Wunderbar. So und auch der nächste. Oder wolltest du noch was? Nö, diese Erdverbundenheit haben wir schon geklärt. Ach so, ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Hallo Fanboys, Grüße von Markus aus Frankfurt am Main. Ich habe eine kleine Frage an euch in Bezug auf Finanzsoftware. Ich bin seit längerem auf der Suche nach einem Workaround für mich, wie ich das, was ich alles auf Papier und in Ordnern abgeheftet habe, alles digital auf meinen Rechner bekomme. Und habe schon ein bisschen rumprobiert mit Programmen wie Koku, die leider zwar meine Finanzen tracken können, aber keine deutschen Banken unterstützen. Oder eben iOutBank, das wirklich nur Banksoftware ist. Und ich wollte euch einfach fragen, ob ihr eine Software kennt, die vielleicht etwas davon kombiniert oder ob ihr einfach einen schönen Weg kennt, wie man das Ganze vereinen kann. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar dafür und macht weiter so, ein toller Podcast von euch. Tja, Dankeschön. Ich muss sagen, ich bin an der Stelle raus, weil ich mache mit Finanzen mache ich irgendwie ganz wenig und schon gar nichts mit Software. Ja, bei mir ist auch so, das Einzige, womit ich mich da beschäftige, ist der Medienübergang und also wie kriege ich gedruckte Belege in digitale Form, damit die dann weiter in die Steuerberatung gehen können. Und da kann ich nur immer wieder die ScanSnap-Serie empfehlen, so als Dokumentenscanner, Einzugsscanner. Ist jetzt aber auch jetzt etwas an der Thematik vorbei. Ja, zu den Überweisungen und so weiter nehme ich Outbank inzwischen für den Mac. Ich bin nicht so ganz zufrieden, aber es ist zumindest mal irgendein Programm, das nicht ganz scheiße ist. So auf der Ebene und zum Auswerten gehe ich halt über die Kanzlei und wenn man auf dem Mac was machen will, ist auch schwer. Also die entsprechende Kanzlei hätte halt so eine Windows-Software, wo ich Zeug praktisch, wo ich die Dokumente alle einzeln hochladen könnte und das würde dann irgendwie OCR drauf machen und irgendwie das Ganze so verwalten. Aber jetzt was für mich selber an der Stelle, was jetzt über eine Tabellenkalkulation oder so die Bordmittel hinausgehen oder Dokumentenverwaltung jetzt, habe ich auch nicht. Wenn ich immer sage, ich weiß davon nichts, dann wird mir immer Monkey Business Gedöns empfohlen. Die haben jetzt nichts mit uns zu tun, so weil die auch Monkeys heißen. Aber ich kann da jetzt auch nicht drüber referieren, ob die gut oder schlecht sind. Die werden mir nur mehr so als auf dem Mac und Finanzdings empfohlen. Ich glaube, die können jetzt aber auch nicht Banking dann auch. Marcel, hast du da irgendwas vielleicht noch als großer Selbstständiger? Nein. Dann. Das mache ich alles noch mit Bordmitteln. Ja. Mit dem Block. der Block. Und Durchschlagpapier. Kohlepapier. Den Gewinn. Ja. Und dann habe ich dann keine Kohle mehr am Ende des Monats. Ja, so sieht es nämlich aus. Monkey-Bilanzkasse. Zum Beispiel. Kommen wir zum nächsten. Keine Ahnung. Moin, moin, Fanboys. Erst einmal toller Podcast. Macht weiter so. Auf jeden Fall habt ihr euch eingereiht in die Liste der Podcasts, die ich wirklich sehr gerne höre. Nun komme ich auch gleich mal zu meiner Frage. Und zwar habe ich mir diese 5 GB Strato High Drive, dieses kostenlose Ding, eingerichtet. Dann habe ich gegoogelt, wie ich mir das auf dem Mac einrichte. Ich habe ein MacBook mit macOS X Lion am Laufen. Bin dann so weit gekommen mit Command K, dass ich da die WebDAV-Adresse eintippe, habe danach Benutzername und Passwort eingegeben, habe gesagt, das soll im Schlüsselbund gespeichert werden. Das ist soweit eingerichtet, funktioniert auch alles. Wenn ich dann manuell auf Verbinden gehe, wird es verbunden und erscheint dann auch im Finder. Was ich nun allerdings gerne hätte, wäre, dass es sich auch verbindet automatisch. Sprich, wenn ich Lion starte und Internetverbindung habe, dass dann die Verbindung gleich da ist. Kann man das irgendwie machen? Ich hatte schon mal gegoogelt, war auch auf Anleitungen gestoßen irgendwie, aber das hat bei mir nicht hingehauen. Habt ihr noch eine Anleitung für mich irgendwie für wirkliche Dummies, wie das ganz genau funktioniert, ob es überhaupt geht. Ja, also nochmal, macht weiter so. Vielen Dank im Voraus. Ich sage tschüss. Gruß, Nikolas aus Schleswig-Holstein. Ciao, bye bye. Schönen Gruß zurück. Es wäre natürlich interessant gewesen, was halt nicht funktioniert, dass man eingrenzen kann, was dann funktionieren würde vielleicht. An sich muss man sagen, Automount von WebDAV geht schon irgendwie, denke ich. Ja, das würde ich auch so sehen. Wie genau ist die Frage? Ja, also wir hatten letztes Mal hatten wir so einen Hörertipp, hatten wir den dann irgendwie rangeguckt? Jein, also da müsstest du halt auch wieder irgendwie einen du kannst natürlich, was du im Prinzip machen könntest, ist den Link auf den WebDAV-Dings als Login-Item definieren, dann mountet der, glaube ich, Auto. Das habe ich zwar schon seit 10.1 nicht mehr gemacht, aber das geht im Prinzip, denke ich. Genau, wäre auch so meine Idee gewesen, also so diese URL, diese WebDAV-Irgendwas-URL einfach öffnen lassen beim Starten, sollte eigentlich dazu führen, dass das Ding dann vom Finder gemountet wird. Ja. Also man kann das Ganze auch über Kommandozeile natürlich machen und dann mit mount underscore webdav irgendwie rumhantieren. Ich glaube aber nicht, dass man das jetzt an der Stelle das ist, was man da machen möchte. Aber an sich wäre das auch eine Option. Ja. Muss halt immer, also die Frage ist, an welchem Hook willst du es aufhängen? Willst du es am Einloggen aufhängen oder willst du es irgendwie per Cron überprüfen, ob es gerade gemountet ist und es dann mounten, wenn es nicht gemountet ist? Oder ja, keine Ahnung. Ja. Also ich würde empfehlen, an der Stelle einfach mal nach WebDAV Automount Mac zu suchen. Und da gibt es einiges an verschiedenen Varianten, die man ausprobieren könnte. Und da muss man sich halt entscheiden, was man gerne haben möchte. Ja. An sich funktionieren tut das. Ja, genau. Also ein bisschen mehr rausfinden. Wir selber haben so ein Setup gerade nicht. Deswegen haben wir nicht die Details. Ja. Gut, aber einen Kommentar haben wir noch. Hallo Fanboys, hier ist der Bernd aus Erlangen, ein Fanboy eures Podcasts. Da ihr ja quasi das Dr. Sommer-Team für allerlei Fragen rund um den Mac seid, versuche ich mal mein Glück. Ich habe kürzlich alte Fotos digitalisiert, allerdings innerhalb einer Parallels-VM mit Windows XP, weil ich für den alten Scanner keinen Mac-Treiber gefunden habe. Die Fotos habe ich danach per Drag-and-Drop zuerst auf den Mac-Desktop gezogen und dann von dort in iPhoto importiert. Soweit so gut, nur der Sync dieser Fotos aufs iPad geht schief. Laut iTunes kann das iPad diese nicht anzeigen. Mit Google kam ich dann so weit, dass es wohl damit zu tun haben könnte, dass diese Dateien ursprünglich von einer NTFS-Partition kommen. Es sind aber ansonsten ganz normale JPEGs. Ein paar wenige davon, von den über 100, kann er auch ganz normal synchronisieren, aber die meisten funktionieren eben nicht. Habt ihr eine Idee, was ich in dem Fall ausprobieren könnte? Vielen Dank im Voraus und haltet die Ohren steif und macht weiter so. Ja, hallo. Ich habe eine Idee dazu und zwar, es gab schon immer mal Probleme mit CMYK-JPEGs. Also JPEGs, die nicht RGB-Farb aufgelöst sind, sondern eben in dem Druckfarbspektrum. Und da gab es dann auch, glaube ich, auf iOS sogar wirklich die Geschichte, dass die gar nicht angezeigt wurden mal eine Zeit lang. Und ich weiß nicht genau, das ist so eine Geschichte. Guck dir mal an, in welchem Farbraum deine JPEGs da sind. Die Metainformationen findest du ja in iPhoto nebendran und gerade wenn du welche hast, die synchronisieren und welche nicht, kannst du da eigentlich ziemlich genau gucken, wie die denn so drauf sind. Ja. Jenseits dessen kannst du natürlich die entsprechenden Caches alle löschen, die dafür verantwortlich sind, das irgendwie auf das iPad oder iPhone zu synken, weil es ist ja schon so, dass er noch eine extra Version macht normalerweise für die Geräte und neben der Originaldateien, die er auch drauflegt. Also das hängt dann ein bisschen davon ab, welches Gerät es ist, wie groß deine JPEGs sind und so weiter. Und du kannst deine Thumbnail-Caches in iPhoto kannst du entfernen. Also wenn du da brauche ich jetzt den Knowledge Base-Artikel, den kann der Martin vielleicht verlinken dazu, wie man iPhoto so startet, dass man die. Wenn der Martin die findet, dann verlinkt er den. Genau, dass man die löscht. Und in iTunes selber gibt es, glaube ich, auch irgendwo eine Geschichte, dass du diese Caches platt machen kannst oder man muss ein bisschen im Internet suchen, wo das geht. Ja. Umgekehrt würde ich diese NTFS-Geschichte erstmal ins Reich der Esoterik verorten. Ja, geht mir auch so. Ich dachte nur kurzzeitig, dass es so die Schmückgeschichte gewesen wäre. Ja, genau. Jo. Soweit, so Hörerkommentar. Wir haben jetzt noch ein kleines Schmankerl zum als Wetthopferl, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Die meisten hören uns ja eh zum Einschlafen und hören schon gar nicht mehr zu, dementsprechend. Aber wir haben ein Flash-Spiel. Ja, und deswegen habe ich es nicht angeguckt, weil es läuft hier nicht. Tja. Ja, wer hat denn das drauf geschrieben? Ich habe es drauf geschrieben. Also eigentlich hat das meine Freundin ausgegraben. Ich hasse Flash-Spiele. Ich hasse Browser-Games an sich. Aber das war so süß. Das ist süß, ja. Das war so süß, einfach von den Animationen. Die Idee ist eigentlich total simpel. Es ist halt Minigolf. Mhm. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig toll vom Spielerischen her, aber was da passiert, das ist irgendwie so eine Art Traubengebäude und immer wenn ich einen Kurs, also wenn ich den Ball ins Loch befördert habe und einen Kurs fertig habe, dann baut die sich so um. Ja. Und das ist eigentlich schon Belohnung genug, sich das mal reinzuziehen und das mal zu spielen, weil es echt sehr süß gemacht ist, dauert auch nicht lang, vielleicht so eine halbe Stunde, um eine Partie komplett durchzu. Aber du hast da halt du hast da zum Beispiel so einen kleinen Bereich, wo so eine Wiese ist am Anfang und so ein kleiner Bauernhof und dann laufen da halt Kühe und fressen in die Wiese so einen Kurs hinein und wenn du das dann schaffst, dann schneit es plötzlich und es entsteht so eine Skirampe dann, wo genau, du dann genau, die Außerirdischen holen die Kühe von der Wiese. Und dann ist plötzlich alles unter Wasser und du musst irgendwie ins U-Boot einlochen und so und es ist also total nett animiert auch und schick. richtig schön gemacht so. Muss ich mir mal angucken. Mhm. Das erinnert mich ein bisschen an diese, wie hieß es, Xenoforst oder diese Flash-Spielserie, die wir irgendwie vor ewigen Zeiten mal gepickt haben, wo du praktisch immer so 6 bis 7 Möglichkeiten hast, was auszuwählen, was dann passiert, und je nach Reihenfolge entwickelt sich dieses Planetchen oder was auch immer anders, und du musst es schaffen, dass irgendwie der Drache dann aus dem Ei schlüpft oder sowas. Das fand ich auch, also wegen der Animation so super, was dann so eben so ineinander übergeht und sowas. Und ja, schick, muss ich mir angucken. Ja. Warum sagt ihr mir das nicht vorher? Tja. Du, das habe ich schon seit Ewigkeiten da eintragen. Eben. Ich glaube, ich habe das Dokument gestern aufgemacht. Ich dachte eigentlich, ich hätte vor einer Woche schon ein Dokument aufgemacht. Aber ja, hast du, aber da hast du keinen Namen gegeben und da stand was drin, was nicht sendungsspezifisch war. War es schon, weil das war, wollte ich unbedingt nicht vergessen, weil was müssen wir noch machen heute? Genau, wusste ich aber nicht. Ja, okay. Na, dann habe ich mich zumindest nicht komplett verpeilt, dann bin ich auch schon beruhigt. In diesem Sinne können wir uns dann auch verabschieden. Ja. In aller Verpeiltheit. Unsere Zeit relativ gut angehalten, was mich sehr freut. Und geströmt. Und der Ton war auch super, haben wir uns sagen lassen, beim Strömen. Und es wird sowieso alles besser, wie es scheint. Ja, und vielleicht sehen wir uns in Berlin. Also mich. Genau. Hörertreffen mit Marcel. Hörertreffen mit Marcel auf der FSA. Genau. Ich bin dann da irgendwo im Zug. Er ist der Fanboy-Außenreporter. Genau. Ich bin dann irgendwo in dem Demozug. Genau. Unwahrscheinlich, dass ich im schwarzen Block bin. Aber sonst. Schade eigentlich. Wäre auch interessant, so als Reportage jetzt. Genau, gerade so Waldraffen-mäßig. Aber wir hören dann nächste Woche mehr davon. Und bis dahin verabschieden wir uns. Jo, macht es gut. Ciao, ciao.